Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main. Die Bundesliga gibt sich hier gar oft ein Stelldichein. Hier gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos. Man kennt sie nicht nur am Maine Strand, nein, auf der ganzen Welt. Und wenn sie gewinnt im Waldstadion, dann ist die Stimmung groß. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, weil wir nicht alle lieben. Schieß noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein. Der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Sport. Wir schwören auf die Eintracht, auch mit unserem Ehrenwort. Führt sie der Weg mal fort von hier in andere Stadien rein. Wir sind in Gedanken immer bei ihr, wie wird das anders sein? Begleiten wird sie unser Chor, drum stimmet all mit ein. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben. Schieß noch ein Tor, den Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein.